Успешче. До спешче. Успешче. До спешче. Успешче, Ферренман, komm das mit Wort beschreiben. Oder machst du sprachlos, versteckst, was in dir trägst. In dir trägst, der Heif in dir. Bring uns an, was ohne Tag gelegt werden muss. Du merkst, es geht dir besser, es gibt für das kein Büss. Kein Bös, nein. Gib's es weiter, es kehrt nicht zwingend dir. Sonst kommt es Gewitter, wenn sich alles aufstauen tut. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Was triebst du das Leben lang? Mensch, es wird dir etwas bleiben. Oder gehst du tatenlos? Weisst nicht, was in dir trägst. In dir trägst, der Heif in dir. Sprich in uns, was schon lang gesagt werden muss. Dann versteht man dich besser, es tut dir sicher gut. Sicher gut. Es weiter, es kehrt nicht zwingend her. Sonst kommt es Gewitter, wenn sich alles aufstauen tut. Gib's es weiter. Das bist du.